Freud, Freud, mein Herz ist voller Freud. Freud, Freud, mein Herz ist voller Freud. Mein Heiland ist mir immer da. Darum sing ich voller Freud, Halleluja. Freud, Freud, mein Herz ist voller Freud. Freud, Freud, mein Herz ist voller Freud. Mein Heiland ist mir immer nah. Darum sing ich voller Freud, Halleluja.